Modelltest 3. Hören Teil 2. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. In unserer Reihe Städte der Zukunft möchte ich mich heute mit Herrn Struck vom Büro Aquastadt in Köln über Wohnen auf dem Wasser unterhalten. Eine eigentlich nicht so neue Idee, wenn man zum Beispiel an Hausboote denkt. Sie sehen es aber als Perspektive für den Städtebau der Zukunft? Ja, wie Sie schon sagten, Hausboote oder auch Hotels auf Schiffen gibt es natürlich schon. Ich meine aber hier Wohnungen auf dem Wasser nicht als touristischen Freizeitspaß, sondern denke an ganze Wasserstädte in Zeiten des Klimawandels. Auf dem Gebiet der Energieeffizienz wird ja viel geforscht. Häuser werden erdbebensicher gemacht und so weiter. Aber an die Folgen von Hochwasser und Überschwemmungen wird beim Bauen noch zu wenig gedacht. Nur wird der Meeresspiegel weiter ansteigen und auch in Deutschland werden wir es mit Hochwasser zu tun bekommen. Schwimmende Häuser, wir nennen sie auch Aquahäuser, können sich den unterschiedlichen Wasserständen anpassen. Wie ist die Idee für diese Städte auf dem Wasser entstanden? Schwimmende Häuser gibt es ja schon seit Jahrhunderten, zum Beispiel in Vietnam, aber noch nicht in einem wirklich großen Maßstab. Niederländische Architekten haben jetzt eine Technologie entwickelt, mithilfe derer man große Flächen bebauen kann. Dass diese Idee aus den Niederlanden stammt, ist nicht erstaunlich. Sind die Niederlande doch ein Land, von dem große Teile unter dem Meeresspiegel liegen und das immer schon Pionier in der Bekämpfung von Wasserkatastrophen gewesen ist. Heute sind sie Pionier im Export dieser Technologie. Gibt es denn in der Praxis schon ganze Stadtteile auf dem Wasser? Ja, ein bekanntes Beispiel hierfür ist Eiburg, ein neu gebauter Stadtteil im Osten von Amsterdam. Auf schwimmenden Plattformen stehen hier ganze Häuserblocks mit Gärten und Garagen. Dort wohnen bereits über 20.000 Menschen und fühlen sich sehr wohl. Und sind diese Wohnungen bezahlbar? Es gibt Einwände, dass nur wenige sich diese Wohnungen leisten können. Aber je mehr dieser Wohnungen entstehen, umso schneller könnten die Preise sinken. Und Mieten sind immer auch ein politisches Problem. Hier ist die Stadtpolitik gefragt. In Eiburg zum Beispiel gibt es auch Wohnungen, die dem sozialen Wohnungsbau unterliegen. Und wie denken Sie, wird diese Entwicklung weitergehen? Der niederländische Architekt Koen Olthuis hat hier noch weitere Visionen. So plant er in Zusammenarbeit mit der UNESCO Projekte in armen Wohnvierteln, die nah am Wasser liegen. Wenn es gelingt, notwendige Einrichtungen wie Schulen oder sanitäre Einrichtungen stabil auf schwimmenden Plattformen zu errichten, könnten diese in die armen Wohngebiete gefahren werden. Und wie sehen Sie die Chancen für Deutschland? Schwierig, vor allem juristisch. Denn ein Haus auf dem Wasser gilt hier nicht als Gebäude, sondern unterliegt dem Wasser- und Schifffahrtsrecht. Hier braucht man viele Genehmigungen. Wie sich das mit dem Wohnungsrecht vereinbaren lässt, ist unklar. Aber hier bin ich leider kein Spezialist.